wohl viel falsche Zeugen herzutraten, fanden sie doch keins. Zuletzt traten er zu zween falsche Zeugen und sprachen: Ihr habt gesagt, ich kann gegen mich gut ist der Himmel, Gott ist am Fleck. Ich kann gegen deine Sorge nicht helfen. Und der hohe Priester stund auf und sprach zu ihm: Antwortest du nicht zu dem, dass diese wieder nicht zeugen?